Wow, what a great time after the conference and get to be with Pastor Rob here and with this precious body of Christ. So, was für eine wunderbare Zeit wir jetzt hatten nach der Konferenz. We are just so amazed by all of this adventure. Wir sind wirklich so erstaunt jetzt über diese ganze Zeit hier. And we were so blessed just to hear about the possibility to come here. Und wir sind auch so gesegnet, dass wir hörten, dass wir hierher kommen konnten. And when we came here, we met a lot of people. And und wie wir dann hierher kamen, haben wir viele Leute kennengelernt. And we are really really impressed by this church. Wir sind wirklich beeindruckt von dieser Gemeinde hier, wirklich. And I had a privilege and an opportunity to teach a class. Und ich hatte das Privileg und die Gelegenheit, eine Klasse zu lehren. And my gosh, how people respond to the class. It's amazing. Und wie die Leute auf diese Klasse reagiert haben, das war erstaunlich. We have like rap after the class, you know. Wir hatten noch eine Gesprächsrunde nach der Klasse. So many good questions, like really important questions. So viele gute und wirklich gute, ja, wichtige Fragen. What a great time and just what a great body of Christ this is, like you are. You know. Was für eine großartige Zeit und was für ein großartiger Leib and von Christus. Your pastor ihr seid be proud of you. Und euer Pastor, ihr könnt wirklich stolz auf ihn sein. Really. Wirklich. So, thank God. And I just want to tell you just for these few hours. No, just a few minutes. Will ich jetzt für die paar Stunden, nein, also für die paar Minuten noch was sagen? I want to tell you a few things that about us in Ukraine. Ich werde euch ein paar Dinge erzählen über uns in der Ukraine. And I was just thinking that it's such a great thing that we could be in Ukraine. Und es ist so eine großartige Sache, dass wir dort sein können in der Ukraine. Because previously, like before I got saved, my only option was move out. Weil bevor ich zur Errettung kam, da war meine einzige Absicht nur hinauszukommen. I could not find myself in the like in my thoughts in the future in the Ukraine. In my thoughts, I was out. In meinen Gedanken, da hatte ich keine Zukunft für die Ukraine. Ich habe gedacht, ich will nur hinaus aus der Ukraine. And one day, I met God. I met people that told me about God, and I was just my life changed. Very much. Eines Tages habe ich dann Leute kennengelernt, die mir von Gott erzählt haben, und mein Leben hat sich wirklich geändert. And I decided to stay in Ukraine. Und ich habe mich dann entschlossen, dazu dort zu bleiben. And then God sent me to Bible school to Poland. Und dann hat mich Gott in die Bibelschule nach Polen geschickt. But that was not because I wanted to move. Aber das war nicht, weil ich dorthin gehen wollte. But it was just God doing this. Das war einfach Gott, der das machte. And it was great. Und das war großartig. Because when God does things, it's much better. Weil wenn Gott etwas tut, dann ist es viel besser. Than when we do it. Als wenn wir es tun. And just recently, my wife and I, we've been just walking from the store. We got some food. And vor kurzem waren meine Frau und ich vor einem Geschäft. Wir haben Essen gekauft. And you probably know the situation in Ukraine that there are many people that are doing fine. Und vielleicht kennt ihr ein wenig die Situation in der Ukraine. Es geht eigentlich einigen Leuten ganz gut. Like young people, they are making it. Also junge Leute, die schaffen das schon. Because they have two hands, two feet, head in between the shoulders, so they can do it. Die haben zwei Hände, zwei Füße, einen Kopf auf den Schultern, also die schaffen das. But there are people that is really hard for them, and these are older people. Aber es gibt Leute, die, für die ist das wirklich sehr schwer, und das sind vor allem die älteren Menschen. And just we were just walking home, and we saw this one older woman. Und wir gingen dann nach Hause und sahen da diese eine ältere Frau. And she was just going by trolley bus with us, and she was just was in very poor clothes. Sie war sehr ärmlich gekleidet, und sie war mit uns da im Bus. And just had some bags with her, small bags. Sie hatte ein paar Taschen bei sich, ein paar kleine. You could clearly tell this woman is really struggling with life. Und man konnte aber ganz klar sehen, dieser Frau geht's nicht so gut. Sie kämpft im Leben. And she took out apple and she ate it. Sie hat einen Apfel herausgenommen und hat ihn gegessen. It was late at night. We saw this woman like twice. And I think she was just probably begging on the street somewhere and she was coming home. Und das war spät am Abend. Wir sahen diese Frau eigentlich zweimal und wir haben uns gedacht, sie ist vielleicht eine Bettlerin. Sie ist jetzt gerade am Nachhauseweg. And yeah, well, there are some people that it's their profession, it's their job to beg. Und es gibt dort Leute, das ist ihre Arbeit, dort zu betteln. But there are people that just God bless them, they are barely making it. It's so. Aber es gibt Leute dort, die schaffen es kaum, und Gott segne sie. When we saw this woman, it's like eating that apple, probably somebody has handed to her. It was just. Und wir sahen die Frau, wie sie ihren Apfel da aß. Vielleicht hat ihr diesen Apfel jemand geschenkt. We got so broken with my wife, and we just could not believe like this lady. How does she make it? Und wir wurden dabei so gebrochen, meine Frau und ich, dass wir uns gedacht haben, wie schafft sie das? And suddenly our problems became so small. Und plötzlich wurden unsere Probleme so klein. Disappeared. Sind einfach verschwunden. And we helped her a little bit, but wir haben ihr dann ein wenig geholfen. You know what's really like amazing thing to see all these people that you want to help but you can't. Aber es ist wirklich erstaunlich. Du siehst all diese Leute, denen du helfen willst, aber du kannst ihnen nicht helfen. But Pastor Stevens has talked about something like in the message at the conference about he said that he called it understanding. Aber der Pastor Stevens hat während der Konferenz in seiner Botschaft über etwas gesprochen, das er das Verständnis genannt hat. And when we thought about this woman's life, we maybe just a little bit, but we understood where she was at. Und wenn wir über diese Frau nachdenken, das Leben dieser Frau, dann verstanden wir ein wenig, wo sie steht. She would come home to a lonely home. Sie kommt nach Hause, ein einsames Zuhause. Would get that little whatever she got during the day. Sie nimmt das heraus, was sie da erhalten hat während des Tages, eine maybe Kleinigkeit. Maybe count it and thank God if it was enough for some food or for something. Zählt es vielleicht ab und denkt sich, ob das reicht für ein wenig Essen. What a difficult life. Was für ein schwieriges Leben. And we just thought about this and we were just, just broken for her. Und wir haben über das nachgedacht. Gave her a track wir waren dabei wirklich ganz gebrochen. And told her that God loves her. Wir haben ihr dann noch einen Zettel gegeben, ein Traktat, but, und haben ihr gesagt, dass Gott sie liebt. But I was also thinking about my own life before I got saved, that I was in a similar state, but spiritually. Und ich habe daran gedacht, wie ich zuvor, bevor ich errettet wurde, auch in einem solchen Zustand mich befand, nämlich im geistlichen Sinne. And I, somebody has found me. God has found me through people and jemand hat mich gave gefunden. Me salvation. Gott hat mir durch die Menschen, hat mich durch die Menschen gefunden und hat mich zur Errettung geführt. And I remember my first conference. Ich erinnere mich an meine erste Konferenz, das war damals in Moskau. 1992. And before that I was just when I just got saved I would listen to the radio. I would turn on the shortwave radio and listen to it and also ich habe da Radio aufgetreten auf Kurzwelle und habe heard something angehört. In English which I couldn't really understand, maybe just few words, but ich hörte das auf Englisch, ich konnte das nicht wirklich verstehen, nur ein paar Worte. But I knew enough to hear to realize that this is a preacher preaching. Aber ich habe genug verstanden, um zu erkennen, dass es da um einen Prediger geht, der gerade spricht. He preached, I don't remember why, it was something from Isaiah about an eagle, like Israel as an eagle descending upon the tops of trees, something like this. Und er hat da irgendwo gepredigt über Jesaja von Israel, dass wie ein Adler sich da auf Bäume setzt. Gosh, he was so excited about this, he was just like... Und er war da so aufgeregt darin. He preached, er hat das gepredigt. And I thought, my gosh, two things. Well, number one, I wanna understand him. Number two, und I want to hear this kind of things, Und ich habe mir dann gedacht, zwei Dinge. Erstens mal, ich möchte ihn verstehen und zweitens, ich möchte solche Dinge hören. Where can I have it? I wanna hear this. Also wo kann ich das erfahren? Ich möchte das hören. So I heard it in Moscow. Also habe ich es dann in Moskau gehört. I heard Pastor Stevens. And his message was, I don't remember the whole thing, but it was his message he mentioned that thing where two blind men screamed, "Son of David, have mercy on me." Und ich habe den Pastor Stevens damals gehört mit einer Botschaft, und ich erinnere mich nicht genau an die Botschaft, aber es ging um zwei Blinde, und da hat einer geschrien, "Sohn Davids, erbarme dich meiner." And you know what? He really preached then. Und er hat das wirklich, wirklich gepredigt. He was screaming. He was Son of David. Have mercy on me. So wie Sohn David, erbarm dich meiner. I sat there with my breath taken away. I was like. Und ich bin da gesessen und mir den Atem verschlagen. God, this is the preacher. This is it. Und ich dachte, Gott, das ist der Prediger. Jetzt habe ich ihn. Ich weiß es. This is my. Das gehört mir. Das ist für mich. Das ist es. At that moment, I knew. Und an diesem Moment. Under that teaching. In diesem Moment wusste ich, ich möchte unter dieser Lehre sein. I knew, God, thank you, this is my church. I knew. Ich habe das gewusst und habe gesagt, danke Gott, das ist meine Gemeinde. And I am just so thankful for men of God in my life that are there, you know. Und ich bin so dankbar für diese Menschen, die von Gott kommen. And I was just thinking about you know, like the law in our lives, because we've been going to different churches before and we you know, people know the law there. Und ja, ich habe über das Gesetz nachgedacht und wir sind über viele Gemeinden eigentlich zu dieser Gemeinde gekommen. They are even good at it. Und die sind da sehr gut darin. And you know, law defines, und das Gesetz definiert, but grace understands. Aber die Gnade, sie versteht. And I'm thankful to God that God understood me where I was at. Und ich bin dankbar Gott gegenüber, dass Gott verstanden hat, wo ich stand. And you know, he didn't just give me something. Er hat mir nicht irgendwas gegeben. He gave me greater grace church, and I love it. Er hat mir die größere Gnadengemeinde gegeben und das war super. Thank you, Lord. Danke, Herr. Ja. Thank you. Danke. And just so thankful for Pastor Stevens and his wife. Und ich bin so dankbar für Pastor Stevens und seine Frau. Because they are such a friends. Weil sie so große Freunde sind, so wirkliche Freunde. Like the things that they helped me with and bei den Dingen, bei denen sie mir geholfen haben, ways, in geistlicher und auch in anderer Hinsicht, das war wirklich erstaunenswert. Und ich danke auch Gott für andere Menschen, you know, die like von godly ihm friendships in mein Leben gekommen in the body sind. And just with, you know, different pastors, einfach göttliche Beziehungen in meinem Leben, I had verschiedene time in Pastoren. My life in Kiev, when we moved to Kiev, that when maybe things were not going the way we would want them to und go. So war es auch in Kiew, als wir dorthin gezogen sind und es haben sich die Dinge nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Just finishing it, and it's so I was so like I needed encouragement. Okay. Also ich habe einfach Ermutigung gebraucht damals. And I thought, okay, God, nobody is. Email. I didn't get any emails recently. I didn't get any phone calls. Und ich habe mir gedacht, eigentlich hat mich niemand angerufen, keiner hat mir ein E-Mail geschickt. Ist. I need a human being to encourage me, Lord. Please. Herr, ich brauche ein menschliches Wesen, das mich jetzt ermutigt. Bitte, Herr. My wife does it beautifully, but I wanted like also, man of God. Meine, you know, like, meine I wanted, Frau macht das ganz I wunderbar. Man of God, aber ich wollte da einen Mann Gottes hören. So what I did is. Also was ich dann tat, you know, like you want a man, friend. just to like tell you something or whatever. Also ein like, Mann, der dir einfach etwas mitteilt. So I emailed to like I think about 20 pastor, Greater Grace pastors that I knew. Also habe ich dann 20 Pastoren von Greater Grace, die ich kannte, and eine E-Mail geschrieben. Hello, how are you? We love you. We pray for you. Und viele haben gesagt, ja, wie geht's dir? Wir beten für dich. Wir lieben dich. Und many of them responded immediately. Some just a little bit later, but you know, they all got back to us. Viele haben gleich wieder zurückgeschrieben, andere erst später. And I was encouraged out of my orbit. I was like up there. Just. Und ich wurde da wirklich ermutigt. Ich war dann da oben. Ja. So I'm really thankful for men of God in my life. Also ich bin wirklich dankbar für Männer Gottes in meinem Leben. And So I'm very thankful to Pastor Rob also. Ich bin auch dem Pastor Rob sehr for his dankbar counsel gegenüber. That he gives us when you know we need it, we ask for it. And weil er gibt uns auch Rat, wenn wir es brauchen. And that advice that he gave us right in the beginning when we came to Kiev about the joy of God. Und dieser Rat, den er uns gegeben hat damals, wie wir nach Kiew gekommen sind, probably, über die Freude if he didn't Gottes. Say my life, he did say somebody else's, some other people's life. That's for sure. Und das war vielleicht nicht es hat nicht mein Leben vielleicht errettet, sondern das von anderen. Because there were times where we would want to like be, you know, like hard, maybe a little bit too hard, and then weil es gab da Zeiten, da waren wir einfach sehr hart. I would remember Pastor Rob's, you know, advice about the joy of God, how important it is. Aber ich habe mich dann immer erinnert an diesen Rat von Pastor Rob, wie wichtig die Freude Gottes ist. And I would think, okay, I'm not having joy of God right now. Und ich habe dann mir gedacht, nun, jetzt habe ich eigentlich keine Freude. I'm having stress, pressure, whatever, but not ich habe riesigen Stress, so, aber keine Freude. Let's give it to God and it really helps. Aber wir wollen das Gott einfach übergeben und es hilft so, wirklich. We really appreciate this so. Church and you, Pastor Rob. Thank you wir very schätzen much. Wirklich die Gemeinde hier und dich, Pastor Rob. Just deeply thankful to God. Also wir sind sehr dankbar. So let's pray. Dear Lord Jesus, so beten wir. We just thank you so much. Herr Jesus, wir danken for dir what so you've sehr. Given to us. It's so rich. It's so für das, amazing. Was du uns gibst, Herr. Thank you, God. Just Danke, thank you just for putting us in this precious church. Und danke, dass du uns in diese kostbare Gemeinde gestellt hast. Danke, so much. Thank you for every conference that we go to and danke für jede Konferenz, die wir besuchen. What a privilege, God. Was für ein Privileg. Please bless Pastor Matt as he speaks. Bitte segnen Pastor Matt, wenn er spricht. And just the rest of this evening in Jesus Christ's name. Den Rest dieses Abends in Jesu Namen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. And we love you. Und wir lieben dich. What a great place to be tonight. Was für ein wunderbarer Ort, heute Abend hier sein zu können. In your presence. In deiner Gegenwart. Praying to you. Dich anbetend. In the midst of your body, your people. Inmitten deines Leibes, dein Volk. There's no greater place to be. Es gibt keinen größeren Platz. Father, we pray that you'd bless these words. Vater, wir beten, dass du diese Worte segnest. And these thoughts. Und diese Gedanken. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. If we were going to title this message, it comes from a nun that was my teacher at one time. Wenn wir dieser Botschaft einen Titel geben möchten, dann kommt das von einer Nonne, die einmal mich gelehrt hat. When she used to yell at us. Als sie damals noch geschrien hat, herumgeschrien mit uns. When we would trip over something or somebody. Wenn wir uns da über irgendetwas, Her name was Sister Georgita. Ihr Name war Schwester Georgita. It's an American term. Es ist ein amerikanischer Begriff. She was tough as nails. Die war wirklich hart wie ja. Wie sagt man? She was strict. Hat mich very strict. Oder? And this is what she used to say. Und sie sagte Folgendes immer. Look where you're going. Schaut zu, wo ihr hinkommt. Or go where you're looking. Oder geht dorthin, wo er hinschaut. But really the title I adapted it for tonight. Aber wirklich der Titel, den ich da ausgewählt habe für heute Abend. Is when you're in the midst of the trial. Wenn du mitten in einem Problem bist. Look where you came from. Dann schau auf das, woher du gekommen bist. And look where you're going. Und schau, wohin du jetzt gehst. You can turn with me to Romans 5. Ihr könnt mit mir zum Römerbrief Kapitel 5 gehen. Romans 5, we're not going to spend a lot of time going into it, but the whole chapter, it's interesting when you sit back. Wir werden nicht viel Zeit jetzt verbringen mit diesem Kapitel, aber das ganze Kapitel, wenn man sich das so ansieht. And you look at it as an overview. Und wenn man da so eine Art Überblick gewinnt. Because in the very beginning of Romans 5, dann sehen wir beim Anfang des Kapitels, he talks about our position. Da ist die Rede von unserer Position. That we've been justified. Dass wir gerechtfertigt worden sind. And really, it really does mean this one thing. Und das bedeutet wirklich Folgendes. Just as if ja, gerecht, also, we have never sinned. Als ob wir niemals gesündigt hätten. And that's how God looks at you and I right now. Und genau so blickt Gott auf euch und auf mich jetzt. As if we've never sinned. So als ob wir niemals gesündigt hätten. So he starts with that. Also mit dem fängt es an. Then he takes you from there. Und von dort nimmt er uns weiter. And brings you right into the day-to-day things. Und da bringt uns hinein in alltägliche Dinge. Tribulation. Die Trübsal. There's another word that we use in the States. Da gibt's noch einen Ausdruck, den wir verwenden in especially den Vereinigten young Staaten. Kids. Ganz besonders junge Leute. When you say, how you doing? Wenn du fragst, wie geht's dir? Hey, say, oh man, I'm just tribbing. Da heißt, oh Mann, ich bin whatever. He's gonna have fun tonight. I'm just tribbing. I'm tribbing. Tribulation. Aha, short for tribbing. Ja, ich bin irgendwie in einer Sache drinnen sozusagen. And then from there, then he goes into something else and he starts with this. Und von da an geht's dann weiter. He says, don't look at the situation now. Da heißt dann, schau jetzt nicht auf die Situation. Because many times when we look at the situation, weil sehr oft, wenn wir die Situation anblicken, and we don't have God's mind yet, und wenn wir nicht im Sinne Gottes denken, we'll end up making decisions, dann werden wir Entscheidungen treffen, or start a form of thinking, oder wir werden eine gewisse Art des Denkens beginnen, that we'll regret later on. Über die wir dann später eigentlich traurig sein werden, so wir bedauern werden. He says this in verse 6. Und zwar heißt da im Vers 6 nun Folgendes. It says, for when we were yet without strength. Als wir noch kraftlos waren. He's saying, go back to this place. Da heißt, schau zurück, geh zu diesem Platz zurück. And then he says this, in due time. Da heißt es zur bestimmten Zeit. In the right time. Zur bestimmten Zeit, in der richtigen Christ Zeit. Christ died for you and me. Starb Christus für dich und für mich. And so here's the first thing he says, ungodly. Also hier ist das erste, was steht, für Gottlose. That's the first thing. The ungodly speaks of the state of mind we were in. Und dieses Wort gottlos ist ein, also spricht von dem Zustand, in dem wir uns befinden, in unserem Gedanken. I came to this conclusion at a very young age. Ich kam nämlich zu dieser Schlussfolgerung schon in jungen Jahren, that in everything that I had been taught so far in Christianity, dass alles, was mir gelehrt wurde in der im Christsein, that I for sure didn't line up. Dass ich da alles eigentlich nicht geschafft habe. So I figured, yeah, I'm in this category right now. Und ich habe also gesehen, ich befinde mich jetzt in dieser Kategorie. Ungodly. Ich bin gottlos. And then he says this in verse 8. Und dann heißt es folgendes im Vers 8. I love this, but God. Aber Gott. In the Greek, he initiates. Also er ist es, der die Initiierung macht hier. His love towards us. Er erweist seine Liebe. In that. Zu uns darin, while we were yet sinners, als wir noch Sünder waren, Christ died for us. Dass da Christus für so uns here's gestorben another ist. Word, sinners. Da kommt also noch ein zweites Wort. Das ist das Wort Sünder. That has to do with the things we do outwardly. Das ist das, was wir außen hin, nach außen hin tun. You know how fish swim in the water? Ihr wisst, Fische, sie schwimmen im Wasser. Sinners sin. Sünder, sie sündigen. What happens? Also was passiert da? Now I've been thinking about this since I shared it a week ago. Or no, a couple weeks ago on a Saturday night when I first got here. Also, wie ich da zum ersten Mal hier war, am Samstagabend, to the teenagers. Da habe ich das den Teenagern damals mitgeteilt. And I was pondering this and laughing about it all day. Und ich habe da nachgedacht darüber und habe dann because wirklich darüber gelächelt. There was a time when your pastor was ungodly and he was a sinner. Weil es gab eine Zeit, dass euer Pastor gottlos war und Sünder war. Now I do have a book in the bookstore. Nun, ich habe ein Buch for sale. In der Buchhandlung about all his sins. Da steht alles drinnen über seine Sünden. It's only 200 Euro. Und das kostet nur 200 Euro. I'm only teasing. Nein, ist nur ein Spaß. But when we were in that state of being ungodly, aber als wir uns in diesem Zustand befanden, nämlich gottlos zu sein, we were sinners. Und wir waren Sünder. There was a time when we were running late. Da gab es eine Zeit, wo wir einfach. And at that time, Pastor Rob used to have a motorcycle. Da kam nämlich immer zu spät und zu diesem Zeitpunkt hatte Pastor Rob really, ein Motorrad. I remember it really well, it was a Suzuki 550 GT. Und ich erinnere mich daran noch sehr gut, es war eine Suzuki 550 GT. It was a rocket. This thing war wie eine rocket. Rakete, wie eine Rakete war die. So we were running late for a party. Also wir kamen da zu spät zu einer where Party. We shouldn't have been going in the first place. Also wir sollten ja dort gar nicht hingehen. And to get to this party we had to go down this big hill. Just aber um zu dieser Party zu gelangen, mussten wir diesen langen Hügel hinunterfahren. So because we were late, we're going too fast. Und weil wir eben spät dran waren, sind wir zu schnell down, gefahren. Down at the bottom of the hill, we had to cross this bridge. Und unten da am Ende des Hügels angekommen, gibt's die Brücke. And then come back up the hill. Und da musste man rechts wenden und dann wieder hinauf. On the other side of the river. Auf der anderen Seite des Flusses hinauf am Hügel. So by the time we hit the bridge, als wir also bei der Brücke angekommen waren, we were on the far side of the road. Sind wir auf die andere left Seite lane. Der Straße hinüber. Thank God there were no cars. Und dank sei Gott, dass da keine Autos gekommen sind. By the time we got to the other side of the road going up the hill. Und wie wir dann auf der anderen Straßenseite waren, hinauf wieder den now, Hügel. We were in the gully. Da waren wir da in diesem Graben bereits. On the far side of the road. Auf der falschen Straße. On the other side of the left lane. Also auf der linken Straße. And it was a big pine forest. Und da war ein großer Wald, ein großes Waldstück da. I would have loved to see his face. Und ich hätte gerne sein Gesicht da gesehen. I know what my eyes looked like. Weil ich weiß, wie ich damals ausgesehen it was one habe. Of these. Ich habe mir gedacht, so. And right up in front of us und genau vor uns was this big mound of pine needles. Da gab es so einen großen Hügel mit so Piniennadeln. Next thing I know, we get shot up in the air. Das nächste, was ich dann noch in Erinnerung habe, ist, wir sind da in die Luft geflogen. We must have been doing, I don't know, 45, 50 miles an hour. I don't remember. Also vielleicht waren wir 40, 50 Meilen schnell unterwegs. All I remember is this. Aber an alles, was ich mich noch erinnere, ist Folgendes. Getting shot up in the air. Wir steigen da auf. Looking at his head. Und wir schauen. His helmet. Also sein Helm. And he's up as high as me. Und er ist ungefähr so hoch wie ich da. And I look down. Und ich schaue auf ihn so runter. And the motorcycle seat. Und das Motorrad ist da unten. Is 5 feet below my feet. Aber das ist 5 Fuß da weiter like, unter meinen Füßen. The next thing happened was a miracle. Und das nächste, was dann passierte, war ein Wunder. We landed back on the bike. Wir sind da wieder auf das Motorrad both drauf. Both of us on this little seat. Beide auf diesem kleinen Sitz. Back on the road. Wieder zurück auf die Straße. Still moving. Und wir fahren wieder weiter. It was like, and we both at the same time said something I can't repeat it. Also, beide haben mir zum gleichen Zeitpunkt was gesagt. Ich kann das aber jetzt nicht wiederholen. I'll interpret it. Ich werde es interpretieren. We bent the front forks of the motorcycle. Und wir haben die Gabel da vorne des Motorrads gehalten. And if you know about motorcycles, they have pistons. Wir haben sie also verbogen. For shocks. Und ihr wisst vielleicht, die haben Dämpfer. Right just blew those things right out. Und die sind da wirklich rausgeflogen. Bent the tank. Bent the frame. Wir haben das alles verbogen gehabt, nämlich den Tank und but den Rahmen. But we were still going. Aber wir fuhren noch weiter. We lived through that. Wir haben das überlebt. Because at that time, even though we were ungodly. Weil zu diesem Zeitpunkt, obwohl wir damals gottlos waren, obwohl wir Sünder waren, and then in verse 10, and I love this, und dann heißt es im Vers 10, for if when we were enemies, now here's another one. Als wir Feinde waren, das ist noch ein Ausdruck. Most people know that they're ungodly. Nun, die meisten wissen, dass sie gottlos sind. Most people know that they're sinners. Die meisten wissen, dass sie Sünder sind. But if you ask them, are you an enemy of God? Aber wenn du sie dann fragst, bist du Feind Gottes? Of course not me. Na sicherlich, ich doch nicht. I'm a pretty good person. Ich bin doch ein ganz netter Mensch. I would never do anything like that. Ich würde niemals sowas tun. But when you're an enemy of God, aber wenn du ein Feind it's Gottes something bist, that the enemy does to us, das ist etwas, was der Feind uns gegenüber auch tut, that we don't even realize it when we are. Dass wir gar nicht erkennen, wo wir stehen. There's only one test. Da gibt's nur einen Test dafür. When it reveals that you're an enemy of God. Nämlich wenn es offenbar wird, dass du Feind Gottes bist. When you go to some party. Das ist, wenn du zu einer Party fährst. Or you go to some dinner party. Oder zu irgendeinem Abendessen. And you bring up the name Jesus. Und du bringst diesen Namen Jesus da. You find out the enemies real quick. Da findest du sofort heraus, wo die Feinde sind. Oh no! Oh nein! Don't say that. Sag das nicht. I mean, I know myself. Also ich kenne mich. I remember people ruin my night. Ich erinnere mich, wie Leute mir den Abend verdorben haben. Jesus. In dem Moment, wo sie den Namen Jesus and then later on, Pastor Rob and I would go to these parties to visit our friends. Und später dann sind wir, Pastor Rob und ich, in diese Partys gegangen und haben unsere alten Freunde getroffen. Oh no, don't do that. Und die haben dann gesagt, oh nein, sag das nicht. Mach das nicht. They're here. Ah, die sind da. And the amazing thing is many times we don't realize it. Und sehr oft wird uns das eben nicht klar. Because in 1 Peter 4, weil im 1. Petrus 4, we are running with the ungodly. Da steht, dass wir laufen mit dem Gottlosen. But the key to this, and I'm using this I use the illustration. Und worum es aber geht, und ich habe diese Illustration jetzt dazu benutzt. That even though we were enemies, dass obwohl wir Feinde waren, God back then knew something we didn't. Hat Gott schon etwas gewusst, was wir nicht wussten? And back then, when we didn't want to hear about him, und damals, als wir davon noch nichts hören wollten, when you didn't want to hear about als ihr noch nichts davon hören wolltet, he still loved you. Hat er euch schon geliebt. And he still cared for you. Und hat sich schon um euch gesorgt. And he paid for those sins. Und er hat für diese Sünden bezahlt. And he passed over that mindset. Und er hat eigentlich diese Gesinnung über ja, er ist da darüber hinausgegangen. And he took it and he put it on the cross. Und er hat diese Gesinnung ans Kreuz getragen. And you know, he still does that for us today. Und er macht das auch heute noch für uns. Because there's many times we're still tripping. Weil sehr oft sind wir auch noch so. And there's times we get mad at God. Und oft ärgern wir uns über Gott. But you know what? It still doesn't matter. Aber wisst ihr was? Es macht noch immer nichts. Because he still initiates towards us in love. Weil er noch immer seine Liebe uns vorbringt. And he never stops initiating. Und er hört niemals auf, das zu beginnen. I have been treated like royalty since I've been here. Ich bin hier wie ein König behandelt worden, seit ich hier bin. I have been so blessed by every person I've met. Ich wurde wirklich von jedem einzelnen Menschen hier so gesegnet, den ich getroffen habe. And I've been so blessed because I've seen Christ in you. Und ich wurde so gesegnet, weil ich Christus in euch erblickt habe. I see Christ being formed in you. Und ich sehe, wie Christus sich in euch formt. And there was someone that Pastor Rob didn't mention before. Und da gab es jemanden, von dem der Pastor Rob vorher noch nicht gesprochen hat. Ich wurde wirklich von diesem Menschen gesegnet. And that's Philippe. Das ist der Philipp. He has blessed me. He works every day with Pastor Rob. Und er hat mich wirklich gesegnet. Er arbeitet jeden Tag mit Pastor Rob. He doesn't realize what it means to me because Pastor Rob is such a he's a long time friend. Und es ist ihm nicht klar, was es für mich bedeutet, weil Pastor Rob ein so ein langjähriger Freund von mir ist. And like him and many others. Und ich liebe ihn und so wie auch andere hier. Pastors would die to have people like that in their church. Und für Pastoren ist das was ganz, ganz Wunderbares, solche Leute in ihrer Gemeinde zu haben. And I've just been so blessed. Ich wurde so gesegnet. By watching Christ being formed. Wenn ich zusehe, wie Christus Form annimmt. And also, the life that is coming from this pulpit und auch das Leben, das von dieser Kanzel ausgeht, is just being imparted, das hineinreicht, and you're receiving it, und ihr empfängt das, and you're taking the ball, und ihr nehmt diesen Ball auf, and you're running with it, und dann lauft ihr weiter damit. And that's what blesses God. Und das ist es, was Gott segnet. 3 John 4. Dritter Brief von Johannes. John said this. Und zwar in Vers 4 sagt Johannes Folgendes. He says, I find no greater joy. Ich finde keine größere Freude. No greater joy. Keine größere Freude. Doesn't matter anything. This is the thing that joys my heart above everything. Und zwar Freude, die größte ist es alles andere. To find his spiritual children. Dass ich eben meine geistlichen Kinder, ja, walking in truth. In der Wahrheit wandeln sehe. And that's what I see. Und das sehe ich. And it blesses me. Und das segnet mich. And I'm just so happy to be here. Ich bin einfach really so glücklich und froh, hier sein zu können. And so, to just in conclusion. Und nun im Abschluss. The key is in our lives. Der Schlüssel liegt in unserem Leben. Stop looking at the trial. Hört auf, die Versuchungen anzuschauen. Stop looking inside. Hört auf, nach innen hineinzuschauen. But instead, build yourself up. Aber stattdessen baut euch selbst auf. Look where you came from. Schaut, woher ihr gekommen seid. And then, you know, it's amazing, is in Romans 5, 9. Und was dann so erstaunlich ist, in Römer 5, 9. The rapture. Da wird geredet von der Entrückung. Look where you're going. Schaut mal hin, wo er hingeht. Da. You're going up. Ihr werdet nach oben hinaufgehen. It's like when we were on that motorcycle, we went up. Das ist wie bei unserem Motorrad gewesen. We came down. You're going up. Runtergekommen. We're not coming back. Aber ihr werdet hinaufgehen und ihr werdet wait. Nicht mehr zurückkommen. I would like to just have rapture practice tonight. Just also ich würde das ganz gerne üben, wie das ist, just get ready. Zu werden. Einfach sich bereit machen. Thank you very much. Let's pray. Danke für alles. Father, we do love you. Vater, wir lieben dich. Because as it says in Romans 5, 9, that you have saved us. You've taken us out of that place. Weil so wie es heißt in Römer 5, 9, dass du uns gerettet hast und rausnimmst aus diesem Platz. We will never be judged by you. So dass wir niemals von dir gerichtet werden. We will never suffer that tribulation period. Wir werden diese Trübsalzeit niemals erleiden. That you're going to take us up. Du wirst uns hinaufführen. And we're going to see you face to face. Wir werden dich sehen von Angesicht zu Angesicht. And in one moment's time, und in einem Moment we will see you as you are. Werden wir dich sehen, so wie du bist. And oh, glorified body. Und unser verherrlichter Leib. And just now tasting eternity forever. Und dann die Ewigkeit für alle, oh, that's für alle our Ewigkeit hope. Spüren. Das ist unsere Hoffnung. That's our joy. Das ist unsere Freude. That's our expectation. Das ist unsere Erwartung. Father, we just thank you and we love you and praise you. Vater, wir lieben dich und wir danken dir und wir preisen dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.